Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 424, an Schiller. Herr von Brinckmann, der, um Sie zu sehen, nach Jena geht, wünscht, einige Worte von mir mitzunehmen, da er Ihnen durch die Musen schon empfohlen ist und seine lebhafte Unterhaltung Ihnen gewiss angenehm sein wird, so brauche ich weiter nichts zu sagen. Meinen gestrigen Brief konnte ich nicht einmal mit einem Gruße schließen, so ging alles bei mir durcheinander. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau, wie sehr wünsche ich zu vernehmen, dass Ihre Arbeit bald wieder in Gange sei. Weimar am 18. Februar 1798. G.